Okay, thanks for coming out tonight, and welcome to Tse Ige, for those who are new. Willkommen heute Abend, für alle, die neu sind, vor allem. Let's turn in our Bibles tonight to 1 Corinthians chapter 15. Wir wollen den ersten Korintherbrief schauen heute Abend, 1. Korinther 15. And verse 31. Vers 31. This verse came to me the other night, or the other day. Dieser Vers kam mir vor ein paar Tagen in den Sinn. And I couldn't get it out of my mind. Und ich konnte ihn nicht mehr aus meinen Gedanken vertreiben. But let's pray first. Und lass uns beten vorher. Father in heaven, thank you for this moment. Vater im Himmel, danke für diesen Augenblick. It will pass. Der vergehen wird. And many more moments will come. Und viele andere Momente werden kommen. But we have this one right now. Aber wir haben diesen jetzt hier. And let it be eternal. Und wir bitten dich, dass ewig sein möge. And where two or three are gathered in your name. Wo zwei oder drei sich in deinem Namen versammeln. Lord Jesus, you are present. Herr Jesus, da bist du in der Mitte. And we reckon on your presence tonight. Und wir rechnen mit deiner Gegenwart heute Abend. We thank you in Jesus' name. Danken dir in Jesu Namen. Your name. In deinem Namen. Amen. Amen. Okay, and this is in verse 31. Also Vers 31. But let's start with verse 29. Und wir beginnen schon bei Vers 29. Now, if there is no resurrection, what will those do who are baptized for the dead? Was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferstehen, was lassen sie sich dann für sie taufen? Also wenn die Toten gar nicht aufstehen, warum, was lassen sie sich denn für sie taufen? And for us, why do we endanger our lives every hour? Und was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr? Every hour, jede Stunde. The Apostle Paul was in danger. Jede Stunde war der Apostel Paulus in Gefahr. This is the resistance of this world to the gospel. Das ist der Widerstand dieser Welt gegenüber dem Evangelium. Satan is the prince of this world. Satan ist der Herr dieser Welt. The Apostle Paul had this wonderful testimony. Und der Apostel Paulus hatte dieses wunderbare Zeugnis. He was Saul of Tarsus. Er war Saulus von Tarsus. He was an aggressive person. Er war ein sehr aggressiver Mensch. He was killing Christians. Er hat Christen getötet. And finally he gave his life to Christ. Und schlussendlich hat er Christus sein Leben übergeben. And surely everyone will believe my testimony, he thought. Und er hat sich gedacht, sicherlich wird jeder meinem Zeugnis glauben. All I need to go is to Jerusalem and tell them all, and the whole city will be transformed. Ich brauche jetzt nur nach Jerusalem gehen, es denen dort erzählen, und die ganze Stadt wird sich verwandeln. They know me. Denn sie kennen mich. They will see that my life was changed. Sie werden sehen, dass mein Leben sich verändert hat. I know my Redeemer lives because of creation. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt wegen der Schöpfung. The empty tomb, wegen dem leeren Grab. My changed life. Und auch meinem Leben, das sich total verändert and hat. If anybody's life was changed, it was the Apostle Paul. It was Saul of Tarsus. Und wenn ein Leben verändert wurde, dann war das Leben des Saulus von Tarsus. And in 1 Timothy 1, he said that God did this. In 1. Timotheus 1 sagt er, warum das passiert took ist, such an aggressive person, dass Gott so eine aggressive Person hergenommen hat, to be an example, um ein Beispiel zu sein. That if God could have mercy on Saul of Tarsus, dass wenn Gott bei Saulus von Tarsus Erbarmen haben who kann, was part of the secret police, der Teil dieser Geheimpolizei war, we could say the Gestapo, also eine Art Gestapo. He was ripping people out of their homes and putting them to death. Er hat die Leute aus ihren Heimen herausgefischt und hat sie zum Tode verurteilt. Imprisoning them. Hat sie ins Gefängnis gesteckt. He was aggressive. Sehr aggressiv. And when Stephen was there, he put his thumb down so Stephen would be stoned. Und als Stephanus vor ihm stand, drehte er seinen Daumen nach unten, damit er gesteinigt würde. And then the Lord appeared to him. Und dann erschien ihm der Herr. Spoke to him. Sprach zu ihm. As he speaks to us. So wie er auch zu uns spricht. A little bit more of a glorious appearing. Das war damals vielleicht ein bisschen herrlicher. He saw a light, er hat ein Licht gesehen, eine Stimme gehört. His life was changed. Und sein Leben his wurde eyes verändert. Were blinded. Seine Augen erblindeten. A miracle came. Ein Wunder passierte. The scales were taken off. Und die Augen wurden wieder geöffnet. And suddenly, as he shares his testimony, und plötzlich, als er sein Zeugnis gibt, he says his life is in danger every hour he lives. Schreibt er, dass sein Leben jede Stunde in Gefahr ist. What a price to pay. Was für ein Preis ist es, den er bezahlen muss. To bring the gospel to another. Um das Evangelium dem anderen weiterzubringen. And look what he says in verse 31. In Vers 31. I die every day. Ich sterbe täglich. I mean that in my version it says, I mean that, brothers, just as surely as I glory over you in Christ Jesus our Lord. So wahr ihr, liebe Brüder, mein Ruhm seid, den ich in Christus Jesus unserem Herrn habe. I die every day. Ich sterbe täglich. I want you to turn to 1 Peter chapter 2. Bitte schlag den 1. Petrus Kapitel 2 auf. On Sunday we spoke about cleaning the cup. Am Sonntag haben wir über die Reinigung des Bechers gesprochen. And we want to speak one more time on this on Sunday. Und wir möchten noch einmal am kommenden Sonntag darüber sprechen. We're going to have the Lord's Supper on Sunday. Wir möchten das Abendmahl feiern. We're going to have people. We're going to have more people available to pray with people. Es werden noch mehr Leute vorne sein, um mit ihnen zu beten. Because on Sunday I want to speak about confessing. Denn am Sonntag möchte ich über Bekenntnis sprechen. About confessing our sin. Über das Bekenntnis unserer Sünden. Really cleaning the cup. Den Becher wirklich reinigen. And I hope that the prayer time goes for 2 hours after service. Und ich hoffe darauf, dass die Gebete 2 Stunden nach dem Gottesdienst noch weitergeht. Because in our cup, first there are people who are not conscious of whether their cup is clean or not. Denn manche wissen nicht genau, ob ihr Becher innen sauber ist oder nicht. The outside of their cup is not even clean. The outside is not even clean. Also nicht einmal das Äußere des Gefäßes ist sauber. I mean, Jesus said, clean the inside, not just the outside. Jesus sagt, reinige das Innere, nicht nur das Äußere. Some people don't even have the outside clean. Bei manchen ist nicht einmal das Äußere sauber. You got to stay away from them because they're contamination. Man muss sich von ihnen fernhalten, weil sie ansteckend sind. Keep your kids away from them because they're going to mess your kids up. Am besten man hält seine Kinder von ihnen fern, weil sie die Kinder schlecht beeinflussen. But then there's those of us who have cleaned the outside. Aber dann gibt's natürlich die von uns, die auch das Äußere gereinigt haben. And we have not even thought of the inside. Und über das Innere haben wir noch gar nicht nachgedacht. And then there's those who have cleaned the outside and started to clean the inside. Und dann gibt's die außen schon sauber sind und angefangen haben, innen zu reinigen. And there's those who have cleaned the outside and clean the inside. Und manche, die außen und innen rein sind. And think the inside is clean, but it's not clean. Und sie denken, sie sind innen sauber, aber es ist nicht sauber. But they think it's clean. Aber sie denken's. But the Lord will decide what is clean. Aber der Herr wird entscheiden, was rein und was nicht rein ist. Das ist Psalm 139, 23. Search me, O God, and know my heart. Erforsche mich, Herr, und erkenne mein Herz. What I want to speak about today is that our greatest deterrent to having a dirty cup. Also ich möchte heute darüber sprechen, dass do you understand the word deterrent? The thing that will protect us the most or guard us from having a dirty cup. Das, was uns am meisten davor bewahren wird, ein schmutziges Gefäß zu haben, is our love for the presence of God. Ist unsere Liebe zu der Gegenwart Gottes. And when we begin to talk to God on a daily basis, und wenn wir anfangen, mit Gott auf einer täglichen Basis zu sprechen, our hatred for sin grows. Dann wird unser Hass der Sünde gegenüber wachsen. Because Proverbs 8:13 says, Sprüche 8:13 heißt es, that the fear of the Lord is to hate evil. Dass die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. And we can say, if you love the presence of God, und wir können dann sagen, wenn du die Gegenwart Gottes liebst, you have to hate what grieves his presence. Dann musst du das hassen, was seine Gegenwart betrübt. Now, let's turn to 1 Peter 2. As we turn there, we'll turn to verse also 1. Petrus 2, 18. 18. It's verse 18. Slaves, that's the 18? Yeah. Boy, I can't believe I'm over 30 and I can't see yet. Dang. It is the light. I have light. I just can't tell if it's a 6 or an 8. Anyway, listen to this. I die daily. Also ich sterbe täglich. Every hour. Stündlich. The Apostle Paul was dying to something. Jede Stunde ist der Apostel Paulus irgendetwas gestorben. So, and I think part of this was that he might maintain a walk with the Lord. Und ich glaube, ein Teil davon bedeutete, dass er eben diesen Weg mit dem Herrn aufrechterhalten wollte. I die daily. Ich sterbe täglich. I die to my pride. Ich sterbe meinem Stolz. I die to my will. Ich sterbe meinem eigenen Willen. I die to my rights. Ich sterbe meinen Rechten. I die to my opinion. Meiner Meinung. I die to my feelings. Meinen Gefühlen sterbe ich. I die to my schedule. Ich sterbe meinem Zeitplan. How many things must we die to? Wie viele Dinge muss man sterben, absterben? To live in obedience to the Holy Spirit. Um in Gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber if revival is immediate obedience to the Holy Spirit, wenn Erweckung bedeutet der sofortige Gehorsam gegenüber dem Heiligen that means Geist, when the Holy Spirit motivates me to do something, das heißt, wenn der Heilige Geist mich motiviert, etwas zu tun, I got to die to something else. Dann muss ich etwas anderem sterben. My schedule. Meinem Zeitplan. What I was doing in that moment. Dem, was ich gerade tat in dem Augenblick. I die daily. Ich sterbe täglich. To what, to maybe to who I would want to speak to after service. Vielleicht der Person, mit der ich mich gerne nach dem Gottesdienst unterhalten würde. I came to church because I like that girl. Ich bin hier in den Gottesdienst gekommen, weil ich dieses Mädchen and mag. Here she is all by herself. Und da steht sie ganz alleine. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. And then the Holy and then you look across the room and there is a guy who's brand new. You've never seen him before. Und dann geht dein Blick durch den Raum und du siehst dort einen Burschen, der ganz neu ist. And the Holy Spirit just whoo, inside of you. Go, go. Der Heilige Geist sagt, geh zu ihm. And you know it's the Holy Spirit. Du weißt, dass es der Heilige Geist ist. There's something in you that says go. Es ist irgendwas in dir drin, das dich antreibt. And you have to make a decision now. Und du musst eine Entscheidung treffen. Am I going to do my will? Mache ich jetzt meinen Willen? Go for the girl? Geh dem Mädchen nach? Or am I going to be in immediate obedience to the Holy Spirit? Oder bin ich jetzt in unmittelbarer Gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber? I have to die. Ich muss sterben. To something. Etwas sterben. I must die daily, almost hourly, ich muss täglich, also fast stündlich sterben, if I'm going to live in obedience to the Holy Spirit. Wenn ich in Gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber lebe. Now, in Psalm 16, verse 11, im Psalm 16, Vers 11, in his presence is the fullness of joy. In seiner Gegenwart ist die Fülle der Freude. So to walk in obedience to the Holy Spirit is to live a life of joy. Also in Gehorsam dem Heiligen Geist zu leben ist ein Leben voller Freude. It may not be an easy life. Vielleicht kein einfaches Leben. That person may not speak very good German. Vielleicht or English. Spricht diese Person kein gutes Deutsch oder Englisch. And they had a difficult question for you. Und sie hatten eine sehr schwierige Frage an dich. And you thought, oh boy, why didn't I just go to the girl? Und man denkt sich vielleicht, na, warum bin ich nicht zu ihr hinübergegangen? This guy is accusing me and he's got dumb questions. Der beschuldigt mich hier, der hat dumme Fragen. And the Holy Spirit said, you were obedient, right? Und der Heilige Geist sagt, du warst aber gehorsam, oder? Yeah. You happy? Bist du jetzt glücklich? No. Nein. Do you have joy? Hast du Freude? Yeah, I got joy. I mean, if this is your will, I got joy. Ja, also wenn es dein Wille ist, dann freue ich mich right? schon. I die daily. Ich sterbe täglich. This can be an hourly experience. Das kann eine stündliche Erfahrung sein. Where we had something planned. Wo wir etwas geplant hatten. To say, to think. Etwas zu sagen oder was wir. And the Holy Spirit says, do this. Und der Heilige Geist sagt, tu das. And I have to make a decision. Und ich muss eine Entscheidung treffen. I have to die to my will. Ich muss meinem eigenen Willen but absterben. It's my right. It's my right. Aber das ist doch mein Recht. I know. Absolutely. I know it's your right. Ich weiß, dass es dein Recht ist. I know, but I'm asking you. Aber ich bitte dich darum. To do something for me. Dass du etwas für mich tust. Now look at this in 1 Peter chapter 2. 1. Petrus Kapitel 2. Now, recently I switched versions. I don't know if you recognize that. Ich habe vor kurzem meine Bibelversion geändert. I went from the New American Standard Bible to the New From the New American Standard Bible to the NIV zur New International Version. Yeah, the New International Version. And it's interesting when you know it's nice. I read the King James for years. I went to the NASB. Now I'm in the NIV. Also ich hatte verschiedene Bibeln gehabt, angefangen mit der King James. And you often see things and you say, no, that's wrong. Und man sieht oft einen Vers und denkt sich, na, das stimmt so nicht. Because the NASB is very accurate and I know it can't be right. Weil die New American Standard Bible sehr sehr wortgetreu ist und ich weiß, das kann also so nicht stimmen. And it happened today as I was reading this. Und das ist heute passiert, als ich diesen Vers las. But the interesting thing is I checked the Greek and this version was the most accurate. Aber das Interessante war, ich habe dann im Griechischen nachgesehen und bin drauf gekommen, dass diese Übersetzung doch die genaueste ist. Let's start with verse 18. Und wir fangen mit Vers 18 an. Okay. Slaves, submit yourself to your masters with all respect. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht dem Herrn unter. Not only to those who are good and considerate. Also den Herren unter. Nicht allein den Gütigen und Freundlichen. But also to those who are harsh. Sondern auch den Wunderlichen. For it is commendable if a man bears up under the pain of unjust suffering. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Because he is conscious of God. Did you hear the difference in the translations? Mm-hmm. Wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen. Now try to translate my version word for word with me. Totally different. Now, it is commendable if a man bears up under the pain of unjust suffering. Es ist empfehlenswert, wenn ein Mann endures. er trägt den Schmerz von ungerechten den Schmerz von ungerechter Behandlung. Because he is conscious of God. Weil er sich Gottes bewusst ist. And I read it, I said, no, that's not right. It's the word is conscience there, I'm sure. Und ich habe mir gedacht, nein, das heißt sicher Gewissen. I checked it. It is the word conscience, but it says in the Greek literally means consciousness of God. Aber im Griechischen heißt es eben wörtlich das Gewissen oder das Gewissen vor Gott. Right, consciousness. Das Bewusstsein, dass Gott da ist. I thought, my gosh, there it is. Consciousness of God. Das Bewusstsein Gottes. It's the consciousness of God that is the greatest deterrent. Also das Bewusstsein von Gott, sich Gottes Bewusstsein ist der größte Abwehr to sinning. Der Sünde. And even further than that, und darüber hinaus, it is the greatest motivation, ist es die größte Motivation to live godly. Um gottselig zu leben. Now you'll see as we look at the next verses. Und wenn wir uns die nächsten Verse ansehen, there's two ways to live. First is to abstain from sin. Da gibt es zwei Möglichkeiten zu leben. Der eine ist, dass man sich der Sünde enthält. Number one, erstens, but number two, to suffer unjustly. Das zweite ist, dass man ungerechterweise leidet. And not react. Even when you have the right. Und nicht da negativ reagiert, selbst wenn ich das Recht dazu That's hätte. Even higher. Das ist sogar noch eine Stufe It's darüber. One thing just, you know, hey, I'm not doing anything wrong. Das ist also die erste Stufe, ich mache jetzt nichts falsch. This guy hit me in the nose. I hit him back. So what's the big deal? Der eine hat mich da in die Nase geboxt und ich habe zurückgeschlagen. Wo ist das Problem? I mean, I had to protect myself. Ich musste mich doch selbst schützen. But there's even a higher way. Aber es gibt einen noch höheren Weg. And the motivation behind this und die Motivation dazu is consciousness of God. Ist Gottes bewusst zu sein. I got a phone call today. It was very, very good phone call. Ich habe einen sehr schönen Anruf bekommen and, heute. Somebody said, you know, Pastor Rob, I started a prayer journal on Sunday. Und jemand hat gesagt, Pastor Rob, ich habe ein Gebetstagebuch am Sonntag Went begonnen. Home, did what you said, I got the book and ich bin nach Hause gegangen, ich habe gemacht, was du gesagt hast, habe mir ein Buch gekauft. And I had a big need. Denn ich hatte ein großes Bedürfnis. And I wrote in the book und ich habe da hineingeschrieben. Something like, Dear God, so ähnlich wie, lieber Gott, I need my working papers. Ich brauche meine Arbeitsbewilligung. I need my whatever it was. Ich brauche mein, was immer es auch war. Crisis. Eine Krise. The person said, I sat there, und die Person sagt, ich bin jetzt da gesessen, habe mir das angesehen, listened, hab gehorcht, nothing, und es ist nichts passiert. Listened, weiter gehorcht, nothing, und es kam nichts. Looked at it, hab auf mein Buch gesehen, left it there, und hab's liegen gelassen. I think it was Tuesday or Wednesday. Und ich denke, das war Dienstag oder Mittwoch. She gets a phone call. Die Person bekommt einen Anruf from the government. Von einer Regierungsstelle. You have your working papers. Sie bekommen ihre Arbeitsbewilligung. She called me just to say it with this incredible joy. Sie hat mich angerufen, um mir das einfach mit unglaublicher Freude zu sagen. To testify of God. Um zu bezeugen, dass Gott gut ist. Now someone can say, well, the papers were probably coming anyway, you know. Man könnte sagen, na ja, die Papiere waren eh unterwegs. She just wasn't patient enough, and you know. Sie war halt nicht geduldig genug. Whatever, I don't know. Maybe they were coming anyway. Vielleicht hätten sie sie sowieso bekommen. But maybe they weren't. Aber vielleicht auch nicht. I'm not going to rob her of the joy that she has. Ich werde sie nicht ihrer Freude berauben. And the testimony that she has, und das Zeugnis, das sie and hat, what she senses that God did is between her and God. Und was sie glaubt, was Gott getan hat, das ist etwas zwischen ihr und Because Gott. The way she was on the phone, denn einfach so wie sie am Telefon I had to hold war, the phone from my ear. Musste ich das Telefon von meinem Ohr weghalten. Because in the presence of God there is fullness of joy. Weil in der Gegenwart Gottes ist die Fülle der Freude. Now Peter was telling slaves. Also Petrus spricht hier zu Sklaven. These people who don't get paid. Menschen, die nicht bezahlt werden. People who suffer incredible injustice. Menschen, die unglaubliche Ungerechtigkeit they erleiden. Work and work, they get beaten. Sie arbeiten und arbeiten, sie werden geschlagen. And Peter said, look, just submit to them. Und Petrus sagt, ordnet euch einfach unter. For the Lord's sake. Just um des Herrn willen. Even if they're harsh. Sogar wenn sie hart sind zu dir. Just submit. Dann ordne dich trotzdem unter. God finds it very commendable. Gott findet es sehr gut, also eine gute Abwehr. When we suffer unjustly. Wenn wir ungerecht leiden. And we bear it. Und wir es ertragen. God finds it something noble. Gott findet das als etwas Nobles. Because we are conscious of him. Weil wir uns seiner bewusst sind. Now look how it reads. In Vers 20, 1. Petrus 2, Vers 20. But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt. That's close, right? Mm-hmm. This is commendable before God. Aber wenn ihr, To this you were called. Dazu seid ihr berufen worden. Imagine this, to this you were called. Denn dazu seid ihr berufen. This is not like, hey, if this happens, also nicht so, also wenn dir das jetzt passiert, what can we do? Was soll man tun? Look, just endure it. Nothing we can do. Life is short. Ertrag's einfach, das Leben ist eh kurz. You'll be in heaven soon. Du bist bald im Himmel. I'm sorry your life is like that. Es tut mir leid, dass dein Leben so Mine ist. Mine is not. Meins but yours nicht so, is. Aber du's glaub, what deins can ist we so. Do? Was soll man tun? Sorry. Tut mir leid. Life is short. Don't complain. God. Das Leben ist kurz. Beschwer God dich thinks nicht. It's great. Gott denkt, es ist großartig so. It's not saying that. Aber das steht it nicht says hier. We were called to this. Es steht, wir sind dazu berufen worden. We were called to it. Wir sind berufen dazu. To this you were called because Christ suffered for you. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch. Leaving you an example. Und er hat euch ein Vorbild hinterlassen. That you should follow in his footsteps. Dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? That we should follow in his footsteps. Dass wir seinen Fußstapfen folgen sollen. I die daily. Ich sterbe täglich. The Holy Spirit is speaking to me. Der Heilige Geist spricht zu mir. Is leading me. Führt mich. And I have to do something contrary to my will. Und ich muss etwas Gegenteiliges tun, was meinem Willen widerspricht. I was going to go here. Ich wollte in diese Richtung gehen. But now I'm going here. Aber jetzt gehe ich in diese I was going to go do this and now I'm doing that. Ich wollte dies tun, aber jetzt mache ich etwas ganz anderes. I was irritated. Ich war verstört. And I took it to God. Und ich habe es vor Gott gebracht. And I asked for forgiveness. Und ich habe für Vergebung and gebeten. And I'm dying daily, almost every hour. Und ich sterbe täglich, fast jede Stunde. Because I'm walking in his footsteps. Weil ich seinen Fußstapfen folge. I was looking at the cross the other day. Ich habe mir vor ein paar Tagen das Kreuz angesehen. If I had a hammer, I don't have a hammer here, but. Ich habe leider keinen Hammer. Is there a hier. Hammer upstairs? Can you get a hammer for me, someone in the back room? There's a hammer up there, right? God wants us to walk in his footsteps. Gott will, dass wir in seinen Fußstapfen folgen. What are the footsteps? Und was sind diese Spuren? It's the next verse. Es ist der nächste Vers. He committed no sin. Er hat keine Sünde begangen. His cup was clean. Sein Becher war rein. Outside and inside. Äußerlich und innerlich. I mean, we will sin. Wir werden sündigen. If we say we have no sin, we're a liar. Also wenn wir sagen, wir sind sündlos, dann lügen wir. If we say we're never going to sin, we're lying too. Wenn wir sagen, wir werden nie sündigen, dann lügen wir auch. We're deceived. Dann sind wir verführt. We're going to sin. Wir werden sündigen. But if we sin, we confess it. Aber wenn wir sündigen, dann bekennen wir das. In 1 John chapter 1. Im 1. Johannes Kapitel 1. If we sin, confess it before God and he cleanses it. Wenn du sündigst, dann bekenne es vor Gott und er reinigt das. The cup is clean again. Der Becher ist wieder sauber. He committed no sin. There was never a sin in his cup. Er hat nie eine Sünde begangen. Es war nie eine Sünde in seinem Becher. Number one, number two, and no deceit was found in his mouth. Und zweitens, kein Unrecht, kein Betrug fand sich in seinem Mund. And this is the hard one for all of us. Und das ist was sehr Schwieriges für uns alle. Because when he suffered unjustly, denn als er unschuldig litt, he didn't do what I do. Tat er nicht das, was ich tue? What we do. Oder was wir tun? He didn't react. Er hat nicht darauf reagiert. Someone said this. Jemand hat gesagt, your humility will never be tested more. Deine Demut wird nie mehr getestet werden, than when you suffer unjustly. Als wenn du ungerecht leidest. Imagine that going through your hand. Stellt euch mal vor, dass sowas durch eure Hand durchgeht. Your humility will never be tested more than when you suffer unjustly. Deine Demut wird nie mehr getestet werden, als wenn du ungerecht leidest. You just imagine them wailing on that thing. Stellt euch mal vor, wie das ist, wenn man da so drauf schlägt. Put his feet there. Die Füße dahin. And just slam that thing in there. Und das einfach da durchtreiben. And he never said a word. Und er hat kein Wort gesagt. Nothing came out of his mouth. Nichts kam aus seinem Mund. Do you know what would have come out of my mouth if they did that to me? Könnt ihr euch vorstellen, was aus meinem Mund rauskommt, wenn sie mir das angetan hätten? You would have said, I think he just lost his salvation. Ihr würdet wahrscheinlich denken, er hat gerade seine Erlösung verloren. Crazy. Ich wäre durchgedreht. One nail through both my feet. Ein Nagel durch beide Knöchel. I would have said, if I ever get off, kill you. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, wenn ich hier jemals runterkomme, bringe ich euch um. Came out. I wouldn't be able to control das wäre einfach so rausgekommen aus mir. Ich hätte das nicht unter Kontrolle. I don't know about you. Maybe someone wouldn't do that, but ich kenne euch nicht so gut, aber vielleicht passiert euch das nicht. When I work in the workshop, I bang my finger. Aber wenn ich mich in der Werkstätte auf den Finger schlage, dann muss ich wirklich bis 10 zählen. And the blood's pouring out. Wenn das Blut rauskommt aus dem Finger. The blood doesn't bother me. Also das Blut stört mich when nicht. The fingernail turns blue. Aber wenn der Fingernagel dann blau wird. Anyway, back to this. Watch. He committed no sin. The cup was clean. Er hat keine Sünde begangen. Der no, Becher war rein. No deceit was found in his mouth. Kein Betrug fand sich in seinem Mund. Wow, this is where we want to press toward. Und das ist das, wo wir hinwollen. This is where the blessing is. Dort ist der Segen. This is open frontier. Da ist eben diese offene Front. There's not a lot of people living there. There's a lot of room there. Da gibt's nicht viele Leute. Das ist weites Land. Da leben nicht open, viele. It's open frontier. You can live there. Also dort kann man leben. Dort kann man sich niederlassen. You can build a villa there. Weil es da nicht viele Leute gibt. Da kann man nobody eine Villa bauen. Nobody wants to go there. In diese Ecke will niemand. It's brand new. Das ist alles neu. It's the place where our mouths are shut. When we suffer unjustly. Das ist der Ort, wo unser Mund geschlossen bleibt, selbst wenn wir ungerechterweise and leiden. Someone hurts us, und jemand tut uns weh. We just smile, und wir lächeln einfach as we nur, die, während wir sterben. We go to God, wir gehen zu Gott. And we write it in our journal, und wir schreiben es in unser Tagebuch. Today I died. Heute bin ich gestorben. Ah, I would have killed this person. Ich hätte sie am liebsten umgebracht, diese Person. But I didn't. Aber ich habe es nicht getan. Because of this, wegen dem your hier, presence. Wegen deiner Gegenwart. Look, verse 23. When they hurled their insults at him, als er geschmäht wurde, he did not retaliate. Hat er nicht gedroht. These are the footsteps of Christ. Das sind die Fußstapfen Christi. When he suffered, he made no threats. Als er litt, drohte er nicht. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. And this is where our journal comes in. Und hier kommt unser Tagebuch hinein. Write it down, take it to God. Schreib's auf, bring's vor Gott. Write it down. Also schreib's auf. Go to God in the morning, go to God in the evening. Geh zu Gott in der Früh und am Abend. When you get home, get alone and write it down and say, this is killing me. Setz dich hin, schreib's auf, schreib einfach auf, das tötet mich jetzt. Ich sterbe hier. I'm gonna explode on the inside. Bin knapp davor zu explodieren. And let God speak to you. Und lass Gott zu dir sprechen. Let his presence be the motivation to endure. Lass seine Gegenwart die Motivation sein, zu ertragen. Endure the injustice because of consciousness of God. Die Ungerechtigkeit ertragen, weil man sich Gottes bewusst ist. This is new frontier. Das ist Neuland. Like, wow, it's big. I mean, you can live your whole life out there. Du kannst dein ganzes Leben in diesem Neuland verbringen. No one's gonna bother you. Keiner wird euch da stören. No one's gonna be envious of you. Keiner wird euch beneiden. He's gonna leave you alone out there. Jeder wird euch in Ruhe lassen. He himself bore our sins in his body on the tree. Er hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen an seinem Leib auf das Holz. On the tree. Auf dem so that he might die to sins. That we might die to sins. Damit wir der Sünde abgestorben and live for righteousness. Der Gerechtigkeit leben. So Christ is on this tree. Also Christus ist auf diesem Holz. And the motivation number one. Und die Motivation is to give us a way to have the same consciousness of God that he has. War eben, dass wir das gleiche Bewusstsein von Gott haben, das auch er hatte. In Hebrews 10, to open the way to holiness. In Hebräer 10 den Weg für die Heiligkeit eröffnen. And now it's open. Und jetzt ist dieser Weg geöffnet. A new and living way. Ein neuer und lebendiger Weg. In Romans 6, in a new 6. and living way. Ein neuer und lebendiger Weg. Through Christ into the presence of God. Durch Christus in die Gegenwart Gottes. And he will speak to me. Und er wird zu mir sprechen. Let's close it, watch. So that we might die to our sins. Damit wir unseren Sünden abstürzen. Selfishness. Selbstsucht. I'm going to talk to the girl. I don't care. ich spreche jetzt mit diesem Mädchen. Mir ist das jetzt I'm going to do my thing. You understand? Ich mache jetzt mein Ding. I got one life. Ich habe nur ein Leben. And I'm not giving it up for anybody. Und ich gebe es jetzt nicht für irgendjemanden auf. I live for me. You understand? Ich lebe jetzt für mich, okay? God created me. Gott hat mich geschaffen. I'm not losing out. Und ich werde es jetzt nicht verpassen. That's sin. Das ist Sünde. It's doing anything that God is not motivating me to do. Also etwas zu tun, wozu Gott mich nicht motiviert. It's a willful, deliberate leaving God. Ein bewusstes Verlassen Gottes. Okay, watch, we'll close. So that we might die to our sins and live for righteousness. Damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. By his wounds you have been healed. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. You were like sheep going astray. Denn ihr wart wie irrende Schafe. But now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. Aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und dem Bischof eurer Seelen. You might want to write on the front of your journal, to my shepherd. Vielleicht wollt ihr vorne auf euer Gebetstagebuch draufschreiben, an meinen Hirten. Ask him a question and write from your little sheepy. Und du stellst ihm eine Frage und schreibst von deinem kleinen Schäfchen. Rob. To the shepherd of my soul. Zum Hirten meiner Seele. I'm going to close with one more verse that's going to really, really bless you. Ich möchte mit einem Vers abschließen, der euch wirklich segnen wird. Hebrews 5. Hebräer 5. And this speaks of the Lord in verse 7. In Vers 7. It speaks of him in the garden and on the cross. In Vers 7 spricht es vom Herrn im Garten und auch auf dem Kreuz. And his suffering. Und sein Leiden. During the days of Jesus' life on earth. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens he offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death. Er hat Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. And he was heard because of his reverent submission. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Now check this on eSword, if you have eSword on your computer. Also wenn ihr so eine Computerbibel habt auf dem Computer. If you don't have eSword, you can download it. It's great. Also diese Bibel heißt eSword, die kann man auch runterladen. Go to the Greek, the commentator on this in eSword. Dann schaut euch mal den Kommentar auf dieser eSword Bibel an. And it says something that says exactly what I'm saying today. Und da steht genau das Gleiche, was ich auch heute Abend gesagt habe. That here was the Lord in the garden. Dass hier der Herr im Garten war. And it says he was not asking to be saved from physical death. Und es sagt, er bat hier nicht um vom physischen Tod errettet zu werden. This traumatic experience in the garden and on the cross. Dieses traumatische Erlebnis im Garten und auf dem Kreuz. Was so powerful. War so mächtig. That he was praying that he would not lose consciousness of God. Dass er gebetet hat, dass er sich der Gegenwart Gottes nicht, dieses Bewusstsein nicht verlieren möge. If we can understand that. Also wenn wir das je verstehen können. It was just so demonically energized. Das war so dämonisch aufgeladen. And especially when he hung on the cross and said, my God, why have you forsaken me? Speziell am Kreuz, als er da hing und schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? And it says this, and we'll close right there. Where it says here, and he heard him because of his reverent submission. Und wurde erhört, weil Gott in Ehren hielt. The word is fear. Das Wort bedeutet eigentlich Furcht. And the Greek says he heard him out of his fear. Und im Griechischen heißt es, er hörte ihn aus seiner Furcht heraus. He heard his cries and tears out of his fear of losing consciousness of his father. Er hat sein Rufen und seine Ängste gehört aus dieser Angst heraus, das Bewusstsein für seinen Vater zu verlieren. Because the demonic oppression was so powerful. Weil diese dämonische Bedrückung so groß war. He's carrying the sins of the world. Er trägt die Schuld der Welt. And this thing that is the greatest deterrent for us. Und diese Sache, die größte Abwehr ist für to uns, not sin, um nicht zu sündigen. And then to press on into unjust suffering, und dann noch weiter zu gehen in ein ungerechtes Leiden hinein, is the very thing that Christ was praying on the cross. Ist diese eine Sache, für die Jesus am Kreuz betet. And God heard his prayer. Und Gott hat sein Gebet erhört. Isn't it interesting? Ist das nicht interessant? We can read it in eSword. Man kann es in eSword nachlesen, so im Kommentar. We'll close with that tonight. Mit diesem Gedanken möchten wir gerne abschließen. But, you know, I've just so fallen in love with God again and again. Ich habe mich wieder so auf eine ganz neue Art und Weise in Gott verliebt. You know, we sing the song, I keep falling in love with Him over and over and over and over again. Wir haben dieses Lied, I'm falling in love with Him. I would just encourage every one of us. I don't know who has tried, who has not. Ich möchte wirklich gerne jeden ermutigen. Ich weiß nicht, wer das probiert hat von euch. I've gotten a lot of good feedback. Aber ich habe viel gute Rückmeldungen bekommen. On having a journal with the Lord. Wenn man so ein Gebetstagebuch führt. And having a right relationship with God. Und eine richtig gestellte Beziehung mit Gott zu haben. You can't translate this into German. Man kann das jetzt nicht in Deutsch übersetzen. Having a right relationship with God. Aha, eine right, also eine richtige oder eine geschriebene Beziehung mit Gott zu haben. Having a right relationship. WRITE. Eine ausgeschriebene Beziehung. Because when you write it, you're exact. Denn wenn man es ausschreibt, dann ist man genau. When you're just thinking it, you get subjective. Wenn man Dinge nur denkt, dann ist man sehr subjektiv. And what God told you, you forget. Und was Gott einem gesagt hat, das vergisst man wieder. Write it down. Aber wenn du es aufschreibst, dann ist es festgelegt. Let's pray. Lass uns beten. Father, we thank you today. Vater, wir danken dir heute. For who you are. Dafür, wer du bist. We ask you to bless these thoughts to our hearts. Wir bitten dich, Herr, dass du diese Gedanken in unseren Herzen segnest. Really pray for Sunday. Möchte ich wirklich bitten für Sonntag. That Sunday would be the event in the 21 years of our church life. Dass der Sonntag wirklich der eine Augenblick wird in unserem 21-jährigen Gemeindebestehen. That people who have had dirty cups, dass Menschen, die schmutzige Gefäße haben, would have a clean cup maybe for the first time in their life. Vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben einen gereinigten Becher haben. And thank you so much, Lord. Und wir danken dir so thank sehr. You for the gentleman that got saved on Sunday. Ich möchte danken für den Herrn, der am Sonntag gerettet wurde. Who said, I don't just have a clean cup. Der gesagt hat, ich habe jetzt nicht nur einen sauberen Becher, barrel, sondern ein ganzes Fass. A barrel of sin has been cleansed away. Ein ganzes Fass von Sünde wurde gereinigt. And Lord, we thank you. Herr, wir danken we dir. Want our church to be a clean cup. Wir möchten, dass unsere Gemeinde ein sauberer Becher ist. In your name we pray. In deinem Namen beten wir Amen. Das.